Gleich darauf verwünschte ich mich selbst. Hat man denn Kinder mit sowas? Aber Monsieur Bernardins Antwort verblüffte mich. Er wurde rot vor Zorn und sagte in erbittertem Ton, »Das haben Sie mich schon mal gefragt. Am ersten Tag.« Er keuchte vor Wut. Was ihn so außer sich brachte, war offenbar nicht die unbedachte Grausamkeit meiner Frage, sondern die Tatsache, dass er sie schon einmal beantwortet hatte. Durch seinen Ausbruch wurde mir klar, was unser Quälgeist für ein außergewöhnliches Gedächtnis hatte. Eine Gabe, die ihm zu nichts nütze war, als dazu, sich aufzuregen, wenn er die Fehler in den Erinnerungen eines anderen erkannte. Ich stammelte eine Entschuldigung. Schweigen. Ich getraute mich, nichts mehr zu sagen. Ich konnte es nicht lassen, Madame Bernardin zu mustern. Vor ewigen Zeiten hatte ich gelernt, dass man Krüppel und Missgebildete nicht anstarrt, aber es war stärker als ich. Ich bemerkte, dass man diesem Ding, das doch um die 70 sein musste, sein Alter nicht ansah. Seine Haut, oder sagen wir, die Membran, die den gesamten Fettkloß umhüllte, war glatt und faltenlos. Auf dem Kopf wuchs schönes schwarzes Haar, dicht und ohne eine einzige graue Strähne. Eine Dämonenstimme flüsterte mir von innen zu, »Ja, Bernadette ist frisch wie am ersten Tag.« Ich biss mir auf die Lippen, um ein aufkommendes Lachen zurückzuhalten. Da bemerkte ich auch noch das himmelblaue Band, in das jemand, sicherlich war es Palamed gewesen, einige ihrer Haarsträhnen eingebunden hatte. So viel Schönheitssinn brach meinen letzten Widerstand. Ich begann zu schlucken und zu röcheln, als wäre ich am Ersticken. Als ich die Kraft fand, damit aufzuhören, sah ich, wie Monsieur Bernardin mich mit verdrossener Miene fixierte. Meine bewundernswerte Frau beeilte sich, mir zu Hilfe zu kommen. »Emil, siehst du mal nach dem Essen? Danke, du bist ein Engel.« Von der Küche aus hörte ich sie zu einem langen Monolog ansetzen. »Haben Sie bemerkt, was für einen netten Mann ich habe? Er behandelt mich wie eine Prinzessin, und das, seit ich 6 Jahre war. Ja, wir waren erst 6 beide, als wir uns begegnet sind. Vom ersten Augenblick an haben wir uns geliebt. Wir haben uns nie getrennt. In den 59 Jahren, die wir jetzt zusammen sind, haben wir nie aufgehört, miteinander glücklich zu sein. Emil ist ein Mann von außerordentlicher Bildung und Intelligenz. Wie leicht hätte er sich mit mir langweilen können, aber nein, wir haben nur schöne Erinnerungen. In meiner Jugend hatte ich sehr langes Haar, helles Kastanienbraun. Er hat es gepflegt, er hat es gewaschen und mich frisiert. Nie hat man einen Griechisch- und Lateinprofessor gesehen, der ein so guter Coiffeur war. An unserem Hochzeitstag hat er mir eine fabelhafte Nackenrolle gemacht. Da, sehen Sie das Foto? Wir waren 23. Emil war so ein schöner Mann. Ist er übrigens immer noch. Wissen Sie, dass ich mein Hochzeitskleid aufbewahrt habe? Manchmal trage ich es noch. Ich hatte daran gedacht, es heute Abend anzuziehen, aber das hätten Sie vielleicht verrückt gefunden. Auch ich, Madame, habe nie ein Kind bekommen. Ich bedauere es nicht. Heutzutage ist das Leben so hart für die jungen Leute. Zu unserer Zeit war es leichter. Wir sind im Abstand von einem Monat geboren. Er am 5. Dezember 29, ich am 5. Januar 30. Bei Kriegsende waren wir 15. Welch ein Glück, dass wir nicht älter waren, sonst wäre Emil eingezogen worden und im Krieg vielleicht umgekommen. Ich hätte ohne ihn nicht leben können. Sie können es verstehen, nicht wahr? Sie haben ja auch so lange zusammengelebt. Ich steckte den Kopf durch die Tür, um die Szene mit anzusehen. Juliette sprach allein und mit Überschwang, während der Quälgeist ins Leere blickte. Was die Nachbarin anging, so konnte man unmöglich sagen, womit sie beschäftigt war. Es wurde Zeit, sich zu Tisch zu setzen. Madame Bernardin dort unterzubringen, war ein Stück Arbeit. Je ein Drittel ihrer Körpermasse quoll zu beiden Seiten über den Stuhl. Würde sie nicht umkippen? Um einem solchen Bergrutsch vorzubeugen, hatten wir ihren Stuhl möglichst nah an den Tisch herangerückt. So saß sie etwas beengt, aber man achtete besser nicht auf den Fettschlauch, der sich um ihren Tellerrand breitete. Es ist nun 1 Jahr her, und ich weiß nicht mehr, was es gab. Ich erinnere mich nur noch, dass wir mit höchster Sorgfalt ein denkbar raffiniertes Menü zubereitet hatten. Perlen vor die Säue? Schlimmer. Die Säue sind nicht wählerisch, machen aber wenigstens den Eindruck, als fräsen sie mit einem gewissen Vergnügen. Monsieur Bernardin für seinen Teil aß begierig und mit allen Anzeichen von Abscheu. Er schlang große Mengen in sich hinein, die er kaum genießbar zu finden schien. Zu keinem der Gänge gab er irgendeinen Kommentar ab. Während der ganzen Mahlzeit sagte er nur einen Satz, allerdings von einer für seine Verhältnisse erstaunlichen Länge. »Sie essen so viel und bleiben doch mager.« Das wurde uns zornig ins Gesicht geschleudert. Fast hätte ich entgegnet, dass wir kaum Gelegenheit hätten, viel zu essen, da unsere Gäste so wenig für uns übrig ließen. Vorsichtigerweise behielt ich diese Bemerkung für mich. Madame Bernardins Bewegungen beim Essen waren von äußerster Langsamkeit. Ich dachte, ich müsste ihr behilflich sein, das Fleisch zu zerschneiden, aber sie wusste sich selbst zu helfen. Und zwar übernahm ihr Mund die Aufgabe des Messers. Sie führte riesige Stücke bis an den Rand der Öffnung und riss mit schnabelförmig gespitzten Lippen einen Teil davon ab. Dann sank der Tentakel im Zeitlupentempo wieder zum Teller hinunter, wo das Reststück abgelegt wurde, das mehr und mehr wie eine Fleischskulptur aussah. Das Ganze glich einem Tanz und hatte noch eine gewisse Grazie. Erst was dann anschließend aus ihrem Mund kam, erregte Brechreiz. Davon erzähle ich lieber nichts. Zumindest war bei der Frau Nachbarin mangels Gegenbeweis nicht auszuschließen, dass sie mit Vergnügen aß. Bei ihrem Mann dagegen sagte schon der Gesichtsausdruck, was er von der Mahlzeit hielt. Unglaublich, dass jemand so schlecht kochen konnte wie wir. Das hinderte ihn nicht, die Teller zu leeren, mit einer Miene, als wollte er sagen, irgendwer muss das Zeug ja schließlich fressen. Juliette muss wohl dasselbe gedacht haben wie ich, denn sie fragte, »Was essen Sie für gewöhnlich, Monsieur?« 15 Sekunden Nachdenken, dann der Urteilsspruch. »Suppe.« Das konnte alles heißen, aber mehr erfuhren wir nicht. Wir konnten nachfragen, so viel wir wollten. »Was für eine Suppe?« »Klar? Passiert? Fischsuppe? Erbsensuppe? Mit Croutons? Mit Fleischstücken? Macaroni? Basilikum? Lauch? Kürbis? Kalt? Mit Sahne? Geriebenem Käse?« Die einzige zyklisch wiederkehrende Antwort lautete »Suppe.« Dabei war er immerhin der Koch. Zweifellos war er überfragt. Das Dessert wurde eine Katastrophe. Es ist der einzige Gang, an den ich mich erinnere, aus gutem Grund. Windbeutel mit einer Schale Schokoladensauce. Beim Geruch und Anblick der Schokolade geriet die Zyste in heftige Erregung. Sie wollte die Soßenschale für sich allein. Für uns bliebe das trockene Gebäck. Juliette und ich waren für dergleichen Vorschläge offen. Wir wollten vor allem ein Drama vermeiden. Aber Monsieur Bernardin hatte etwas dagegen. Wir erlebten einen Ehekrach dritten Grades. Der Herr Doktor stand auf und legte mit strenger Miene seiner besseren Hälfte ein paar Windbeutel auf den Teller. Dann goss er ordentlich Schokolade drüber und stellte die Soßenschale für sie außer Reichweite. Sobald das Objekt der Begierde entrückt wurde, begann die Frau stöhnende Laute auszustoßen, die nichts Menschliches mehr hatten. Die Tentakel streckten sich länger und länger nach dem Gral aus. Der Doktor nahm die Schale, drückte sie an sich und sagte mit fester Stimme, »Nein, du darfst nicht. Nein.« Bernadette brüllte auf. Meine Frau murmelte, »Sie können's ihr geben, Monsieur. Ich kann noch mehr Schokolade schmelzen, das geht leicht.« Ihre Einmischung wurde nicht beachtet. Der Ton zwischen den Gatten wurde lauter. Er schrie, »Nein!« Und auch sie schrie etwas, das einer Sprache anzugehören schien. Nach und nach erkannten wir ein Wort. »Suppe! Suppe!« Also hatte sie geglaubt, es handle sich um eine Variante ihres Grundnahrungsmittels. Ich war so töricht zu sagen, »Nein, Madame, das ist keine Suppe, es ist eine Soße. Man isst sie nicht auf die gleiche Weise.« Die Zyste schien mich mit meinen läppischen Unterscheidungen reichlich sophistisch zu finden und brüllte nur umso lauter. Juliette und ich wären gern im Boden versunken. Der Streit verschlimmerte sich unablässig. Kein Friede war in Sicht. Da fand Palamed eine Lösung, an die selbst Salomon nicht gedacht hatte. Er nahm den Löffel aus dem Behälter, leckte ihn ab, dann setzte er die Schale an die Lippen und leerte sie mit einem Zug. Als er sie abstellte, gab seine Miene zu verstehen, dass er diese Schokolade scheußlich fand. Ein letzter, abgerissener Schrei der Zyste. »Suppe!« Danach sank sie in sich zusammen, niedergeschlagen, bekümmert. Was sie auf dem Teller hatte, rührte sie nicht an. Meine Frau und ich waren empört. Was für ein Dreckskerl! Zwang sich eine Soße aufzuschlabbern, die er nicht mochte, unter dem Vorwand, dieser unglücklichen Behinderten Manieren beizubringen? Warum gönnte er seiner Frau den Genuss nicht? Ich war geneigt, aufzustehen und dem armen Säugetier einen ganzen Topf voll Schokoladensoße zu machen. Aber ich hatte Angst vor der erneuten Reaktion des Quälgeists. Von da an empfanden wir für Bernadette eine liebevolle Zuneigung. Nach der Mahlzeit brachten wir die Körpermasse unserer Besucherin wieder auf dem Kanapee unter, während der Doktor sich in seinen Sessel fallen ließ. Juliette fragte, wer Kaffee wollte. Monsieur bejahte, Madame schmollte und gab keinen Ton von sich. Meine Frau fragte nicht weiter und verschwand in der Küche. 10 Minuten später kam sie wieder, mit 3 Tassen Kaffee und einer großen Tasse Schokoladensoße. »Suppe«, sagte sie mit freundlichem Lächeln, als sie dem Ding die Tasse reichte. Palamets Gesicht wurde mürrischer denn je, aber er wagte keinen Protest. Ich hätte Juliette am liebsten applaudiert. Wie gewöhnlich hatte sie mehr Mut gehabt als ich. Die Zyste kippte die Soße mit wollüstigen Geräuschen hinunter. Es war widerlich, aber wir waren begeistert. Der neu erwachte Zorn ihres Mannes stimmte uns noch froher. Ich stürzte mich in einen Monolog über Parmenides und seinen Beitrag zur Entwicklung des philosophischen Vokabulars. Ich konnte so aufgeblasen, ermüdend, wirr und trocken daherreden, wie ich nur wollte. Unsere Gäste ließen kein Zeichen von Ungeduld erkennen. Nach und nach begriff ich, dass ihnen meine Logorö gefiel. Nicht, weil es sie interessierte, was ich sagte, sondern weil es sie einwiegte. Madame Bernardin war nichts anderes als ein riesiges Verdauungsorgan. Die monotonen Laute, die aus meinem Mund kamen, verschafften ihr die himmlische Ruhe, die den Eingeweiden so wohltut. Die Frau Nachbarin verbrachte einen herrlichen Abend. 11 Uhr zog der Doktor sie aus dem Kanapee hoch. Das Wort »Danke« war den Bernardins fremd. In diesem Falle waren wir es, die sich am liebsten dafür bedankt hätten, dass unsere Gäste nun gingen. Sie waren nur 3 Stunden geblieben, was von Seiten normaler Gäste an eine Beleidigung gegrenzt hätte. Allerdings waren uns die 3 Stunden mit dem Ehepaar Bernardin doppelt so lang vorgekommen. Wir waren fix und fertig. Palamed ging in die Nacht hinaus und zog seinen ehelichen Ballast hinter sich her. Man hätte sagen können, ein dicker Schleppdampfer vor einem Lastkahn. Am nächsten Morgen erwachten wir mit dem widerwärtigen Gefühl, einen Fehler gemacht zu haben. Doch welchen? Wir wussten es nicht, hatten aber keinen Zweifel, dass wir die Folgen zu tragen hätten. Wir wagten nicht, darüber zu sprechen. Das Geschirr vom Vorabend zu spülen erschien uns wie eine Wohltat. Der Frontsoldat liebt langweilige Arbeiten, weil sie beruhigen. Bis zum Nachmittag hatten wir noch kaum ein Wort gewechselt. Juliette, die aus dem Fenster sah, eröffnete das Gespräch in beiläufigem Ton. »Glaubst du, dass sie schon so gewesen ist, als er sie geheiratet hat?« »Das frage ich mich auch. Wenn man sie sieht, erscheint es unmöglich, dass sie einmal normal gewesen sein könnte. Andererseits, wenn sie schon so gewesen ist, warum hat er sie dann geheiratet?« »Er ist Arzt.« »Einen solchen Fall zu heiraten hieße, das ärztliche Pflichtgefühl ein bisschen weit treiben.« »Sowas kommt vor, oder?« »Du musst zugeben, dass dies die unwahrscheinlichste Erklärung ist.« »Monsieur Bernardin wäre dann ein Heiliger.« »Ein komischer Heiliger. Denk an die Sache mit der Schokoladensoße.« »Die Suppe, ja. Du weißt doch, wenn man 45 Jahre mit so einem Menschen zusammenlebt, verändert man sich vielleicht.« Das ist sicherlich der Grund, warum er so ungehobelt geworden ist, wenn man seit 45 Jahren nicht mehr miteinander redet. Sie kann aber reden. Gewiss, sie kann sich verständlich machen, aber ein Gespräch ist da nicht möglich. Du hast es gesehen. Im Grunde lässt sich alles so erklären. Bernardin hat sich in diesen toten Winkel verkrochen, um seine Frau versteckt zu halten. Dass er so ein Pflegel geworden ist, kommt vom Umgang mit ihr. Immer nur mit ihr. Uns belagert er jeden Tag 2 Stunden lang, weil etwas in ihm noch menschlich geblieben ist und nach anderen Menschen verlangt. Wir sind für ihn der rettende Strohhalm. Ohne uns verfiele er in denselben Larvenzustand wie seine Frau. Ich fange an zu begreifen, warum unsere Vorgänger ausgezogen sind. Und zu dem Thema haben Sie auch nur sehr ausweichend etwas gesagt. Vor allem, weil wir nichts davon wissen wollten. Wir waren doch gleich verliebt in das Haus. Hätten Sie uns gesagt, dass der Keller voller Ratten ist, wir hätten uns die Ohren zugehalten. Ratten wären mir lieber. Mir auch. Gegen Ratten kann man Gift legen, gegen Nachbarn nicht. Und außerdem muss man mit den Ratten keine Konversation machen. Das ist das Schlimmste. Konversation machen müssen. Was in unserem Fall heißt, einen Monolog halten müssen. Ja, furchtbar, wenn man bedenkt, dass es keinerlei legale Mittel gibt, um sich vor dergleichen Belästigungen zu schützen. Rechtlich gesehen ist Monsieur Bernardin der ideale Nachbar. Er ist still. Das Mindeste, was man sagen kann. Er tut nichts, was verboten wäre. Immerhin hätte er uns beinahe die Tür eingeschlagen. Wenn er es nur getan hätte, dann hätten wir einen vortrefflichen Grund, bei der Polizei Anzeige zu erstatten. So haben wir jetzt gar nichts vorzuweisen. Wenn wir den Polizisten sagten, das Parlament uns jeden Tag 2 Stunden belästigt, würden sie uns auslachen. Verbietet uns denn die Polizei, die Tür vor ihm verschlossen zu halten? Juliette, darüber haben wir schon gesprochen. Sprechen wir nochmal darüber. Ich für meinen Teil bin gewillt, ihm nicht mehr aufzumachen. Ich fürchte, das sitzt zu tief in mir verwurzelt. Es steht schon in der Bibel. Wenn einer an deine Tür klopft, so öffne. Ich wusste nicht, dass du so fromm bist. Ich weiß nicht, ob ich es bin, aber ich weiß, es ist mir völlig unmöglich, nicht aufzumachen, wenn jemand an meine Tür klopft. Nicht nur das Angeborene ist unabänderlich, es gibt auch erworbene Eigenschaften, die man nicht mehr ablegen kann. Gewisse elementare Reflexe der Gesittung. Zum Beispiel wäre es mir unmöglich, Leute nicht mehr zu grüßen, ihnen nicht mehr die Hand zu geben. Glaubst du, dass er heute kommt? Wollen wir wetten? Ein nervöses Lachen überkam mich. Es war weder 3.59 Uhr noch 4.01 Uhr, als es an die Tür klopfte. Juliette und ich, wir sahen uns an wie die Urchristen, die man in der Arena den Löwen vorwarf. Monsieur Bernardin gab mir seinen Mantel und nahm seinen Sessel in Besitz. Für einen winzigen Augenblick dachte ich mir, er sehe aus, als habe er einen schlechten Tag. Eine Sekunde später fiel mir ein, dass er immer so aussah. Ich konnte in seiner Anwesenheit nicht mehr anders als parodistisch reden. Das war ein Mechanismus elementaren Selbstschutzes. Ich fragte in weltläufigem Ton, »Sie haben ja Ihre charmante Gattin nicht mitgebracht.« Er antwortete nur mit einem vernichtenden Blick. Ich tat so, als ob ich es nicht bemerkte. Meine Frau und ich, wir mögen Bernadette sehr gern. Jetzt, nachdem wir uns kennengelernt haben, sollten Sie keine Bedenken mehr haben, sie mitzubringen. Das war ehrlich gemeint. Wenn wir unseren Quälgeist schon ertragen mussten, fand ich ihn in Begleitung seiner besseren Hälfte zumindest pittoresker. Palamed sah mich an, als wäre ich der allerletzte Flegel. Es gelang ihm immer noch nicht, mich aus der Fassung zu bringen. Ich begann zu stammeln. Es stimmt, kann ich Ihnen versichern. Macht doch nichts, dass sie ein bisschen, anders ist. Wir haben sie sehr gern. Mit Grabes Stimme kam schließlich eine Antwort. Heute Morgen war sie krank. Krank? Die Ärmste, was hat sie denn? Er holte tief Luft, ehe er triumphierend und rachsüchtig hervorstieß. »Zu viel Schokolade!« Er schaute siegesbewusst rein. Dass seine Frau krank war, freute ihn, denn es gab ihm einen wunderbaren Anlass, uns Vorwürfe zu machen. Ich stellte mich verständnislos. »Wie bedauerlich! Sie ist zu empfindlich!« 15 zornglühende Sekunden Bedenkzeit. »Nein, sie ist nicht empfindlich. Ihr Essen war zu reichhaltig.« Es war klar, dass er es darauf anlegte, uns zu provozieren. Unschlüssig wich ich aus. Täuschen Sie sich nicht, Sie wissen doch, die Frauen haben so einen heiklen Mechanismus, wie chinesisches Porzellan. Ein bisschen Aufregung und schon ist die Verdauung gestört.